Erster Aaron hatte Söhne. Sie hießen Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar. Sie bildeten verschiedene Gruppen. Zweiter Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater. Sie hatten keine Söhne. Nur Eleasar und Itamar arbeiteten als Priester. Dritter David teilte die Priester in Gruppen ein. Zadok und Ahimelech halfen ihm bei dieser Arbeit. Vierter Eleasars Familie hatte mehr Anführer als Itamars Familie. Deshalb gab es dort 16 Gruppen. Itamars Familie hatte 8 Gruppen. Fünfter, sie nutzten Lose für die Einteilung. In beiden Familien gab es wichtige Leiter für den Tempel Gottes. Sechster, der Schreiber Semaja schrieb alle Namen auf. Der König und die Priester sahen dabei zu. Sie wählten abwechselnd Familien aus. Siebter, das erste Los war für Jojarib. Das zweite Los war für Jedaja. Achter, das dritte Los war für Harim. Das vierte Los war für Seorim. Neunter, das fünfte Los war für Malchia. Das sechste Los war für Miamin. Zehnter, das siebte Los war für Hakos. Das achte Los war für Abia. Elfter, das neunte Los war für Jesua. Das zehnte Los war für Sechania. Zwölfter, das elfte Los war für Eliasib. Das zwölfte Los war für Jakim. Dreizehnter, das dreizehnte Los war für Huppa. Das vierzehnte Los war für Jesebaab. Vierzehnter, das fünfzehnte Los war für Bilga. Das sechzehnte Los war für Immer. Fünfzehnter, das siebzehnte Los war für Hesir. Das achtzehnte Los war für Hapizes. Sechzehnter, das neunzehnte Los war für Petaja. Das zwanzigste Los war für Jeskel. Siebzehnter, das einundzwanzigste Los war für Jachin. Das 22. Los war für Gamol. 18. Das 23. Los war für Delaja. Das 24. Los war für Masia. 19. Das war die Ordnung für ihren Dienst im Tempel. Gott gab Aaron diese Regeln für die Priester. 20. Es gab noch andere Leviten. Subael gehörte zur Familie von Amram. Jedaja gehörte zu Subael. 21. Jissia war das Oberhaupt der Familie von Reabja. 22. Selomot kam von Jisa. Jahat kam von Selomot. 23. Die Söhne von Hebron waren Jeria, Amaja, Jahasiel und Jekamim. 24. Micha kam von Osiel. Samir kam von Micha. 25. Jissia war der Bruder von Micha. Sachaja kam von Jissia. 26. Die Söhne von Merari waren Mali und Musi. Jasia war auch sein Sohn. 27. Die Söhne von Jasia waren Soham, Sakur und Ibri. 28. Eleasar war der Sohn von Mali. Er hatte keine Söhne. 29. Jeramel war der Sohn von Kis. 30. Die Söhne von Musi waren Mali, Eder und Jeremot. Das waren die Familien der Leviten. 31. Auch diese Leviten nutzten Lose für ihre Aufgaben. Sie machten es wie die Priester vor König David.